Kundgabe 1500. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.7.1940. Erkenntnis des Vergänglichen und Unvergänglichen. Es ist ungeheuer wichtig zu wissen, um die Vergänglichkeit alles Irdischen und um die Verantwortung dem gegenüber, was unvergänglich ist. Es fehlen dem Menschen die Beweise für die Unvergänglichkeit der Seele. Sie suchen daher alles abzuschwächen oder abzuleugnen, was zur Voraussetzung eben diese Unvergänglichkeit der Seele hat, und sie tragen also dieser Unvergänglichkeit wenig Rechnung. Und es ist dies die Folge der Unkenntnis dessen, dass neben dem irdischen Leben ein geistiges Leben geführt werden kann und dass dieses geistige Leben erst dem Menschen einen unvergänglichen Erfolg einträgt. Es ist das geistige Leben allein von Wichtigkeit, obzwar es scheinbar nur das Begleitleben des Erdendaseins ist. Es kann das irdische Leben wohl geführt werden, ohne jegliche Verbindung mit dem Geistigen. Es ist dies aber völlig erfolglos für die Ewigkeit. Sofern der Mensch aber einmal sein Augenmerk richtet auf die Unsterblichkeit der Seele, so er mit diesem Faktor rechnet, übernimmt er schon bewusst die Verantwortung für die Seele. Und sein Bemühen wird nun darauf gerichtet sein, geistige Schätze zu sammeln. Denn er erkennt nun alles das als wertlos, was irdisches Gut ist, weil er weiß, dass nichts davon von Dauer ist, sondern vergehen muss, laut göttlichem Gesetz. Also hält er sich an das, was er als unvergänglich erkennt, das heißt, er sucht es zuvor, um es sich zum Eigentum zu machen. Und Unvergängliches ist Geistiges. Also sucht er das Geistige und findet es auch. Denn Gott unterstützt dieses Vorhaben, weil es dem eigentlichen Zweck des Erdenlebens entspricht. Hat nun der Mensch einmal Kenntnis davon, was anzustreben von Wert ist für die Ewigkeit, so wird das Verantwortungsgefühl der Seele gegenüber in ihm immer stärker. Und er lebt nun gleichsam ein zweites Leben, das völlig getrennt geht von seinem eigentlichen Erdenleben. Er stellt geistige Verbindungen her. Er lässt seine Gedanken zur Höhe schweifen in das Reich des Geistigen. Er teilt sich den geistigen Wesen mit, vertraut sich ihnen an, er bittet Aufschluss und Rat, er lässt sich von ihnen belehren und er tut alles, um seine geistigen Kenntnisse zu vermehren. Er strebt also bewusst das Unvergängliche an und er wird im gleichen Maß das irdische Leben, das heißt, alles, was vergänglich ist, verachten lernen. Er ist also noch auf der Erde, löst sich jedoch aus der Erdenschwere und ist weit öfter im Bereich des Geistigen als auf der Erde. Daher muss dem Menschen zuerst das Wissen gegeben werden, um den Unwert und die Nichtigkeit alles dessen, was er erblicken und ergreifen kann. Und es muss ihm gleichzeitig geistiges Wissen unterbreitet werden, so dass er nun sich selbst entscheiden kann, welches Leben ihm reizvoller ist. Er muss die Schätze der Welt hingeben. Er muss sein Begehren anders zu stillen versuchen als mit irdischen Genüssen. Er muss diese willig hingeben, um geistige Genüsse empfangen zu können. Er muss sich selbst darüber klar sein, dass nur das Unvergängliche, die Seele, bedacht werden muss während des Erdendaseins. Dass aber nicht beidem zugleich entsprochen werden kann, also um unvergängliches Gut zu empfangen, auch irdisches Gut begehrt werden kann. Das eine muss hingegeben werden, um das andere empfangen zu können. Es muss der Mensch sich entscheiden, er muss seinen Willen tätig werden lassen, und dieser kann nur gelten entweder dem irdisch Begehrenswerten oder dem Reichtum der Seele. Es muss der Mensch wählen zwischen Vergänglichem und unvergänglichem Gut. Und es wird gesegnet sein, dessen Geist den Wert des unvergänglichen Gutes erkennt. Denn ihm wird nun auch offenbar werden, dass das Anstreben dessen gleichzeitig auch dem Menschen die Gottnähe einträgt. und er wird die Verbundenheit mit Gott spüren, so er das Vergängliche unbeachtet lässt und sich nur an geistigem Gut zu bereichern sucht. Sein Seelenzustand ist erheblich freier, da die Materie, also irdisch Erstrebenswertes, nicht mehr begehrt wird und so nach überwunden ist. Also die Fesseln der Seele gelöst wurden durch das Begehren nach Unvergänglichem, nach geistigem Gut. Und diese Freiheit ist unvergleichlich erfolgeintragend. Er ist in seinem nun ungebundenen Zustand unvorstellbar rege und sucht die Verbindung mit gleichfalls Geistigem. Und der Zusammenschluss mit diesem vermittelt ihm Weisheit und Licht in Form von Kenntnissen, die er seiner Seele nun wieder nahebringen möchte. Es wird also der Mensch in die Wahrheit geleitet. Und es hat nun die Seele teil an allem geistigen Reichtum. Denn sie empfängt gleichsam die geistige Kraft, die dem Geist aus Gott durch Vermehrung mit Geistigem zugegangen ist. Es muss unwiderruflich eine so vom göttlichen Geist durchdrungene Seele zur Höhe gelangen, denn ihr Ziel war das Erreichen einer möglichst hohen geistigen Stufe, was nun erreicht ist durch Überwinden alles dessen, was der Erde angehört, also vergänglich und daher wertlos ist für die Ewigkeit. Diese Vermehrung des Geistigen bedeutet Freiwerdung aus der Form. Und also ist die Seele des Menschen vereint mit dem Geist aus Gott. Sie ist wahrhaft unvergänglich, das heißt, sie lebet in Ewigkeit. Amen.